Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Bis vor kurzem hat man über Cybersicherheit fast nur unter Fachleuten gesprochen. Aber in den letzten Jahren scheinen sich die Cyberattacken zu häufen, wenn wir an welche aus Russland denken oder zuletzt an den Diebstahl von Daten deutscher Politiker und Prominenter. Wie eine neue Einrichtung dazu beitragen kann, die Cybersicherheit in Deutschland zu verbessern, darüber will ich jetzt reden mit Michael Weidner. Er ist der Leiter des Nationalen Forschungszentrums für Angewandte Cybersicherheit, das es seit dem 1. Januar gibt, außerdem Leiter des Fraunhofer Instituts für sichere Informationstechnologie und Professor an der TU Darmstadt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Nochmal kurz zu diesem aktuellen Datendiebstahl. Wenn wir an den denken, zeigt dieser Fall, dass wir mit dem Thema Cybersicherheit immer noch sehr blauäugig und inkompetent umgehen? Er zeigt eigentlich genau das, oder genauer gesagt, dass wir vielleicht viele Dinge wissen, aber nicht entsprechend handeln. Also blauäugig trifft es, glaube ich, ziemlich. Ist denn Ihre neue Einrichtung, das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit, jetzt die Antwort darauf? Also es ist sicherlich nicht die einzige Antwort darauf, aber in der Tat jetzt in der Cybersicherheit gibt es immer noch einen sehr, sehr großen Forschungsbedarf. Es gibt viele Dinge, die wir nicht wissen, die man erforschen muss. Es gibt viele neue Technologien, also alle reden über Digitalisierung. Digitalisierung kommt in vielen Bereichen neu dazu, da gibt es neue Risiken, alte Risiken. Also von da eine Antwort ist mehr Forschung. Jetzt sicherlich ist Forschung nicht die einzige Antwort auf den Vorfall oder auf das Cybersicherheitsproblem generell. Aber Forschung ist das Stichwort, denn Sie sind ja nicht bloß der Leiter dieses neuen Forschungszentrums, sondern auch Leiter des Fraunhofer Instituts. Da denke ich, da ist schon was verbunden. Natürlich, klar. Also was man wissen muss, ist, dieses Nationale Forschungszentrum ist eine recht neuartige Konstruktion. Da arbeiten Forscher der Fraunhofer Gesellschaft, also vom SIT, meinem Institut, und einem Nachbarinstitut im IGD, zusammen mit Forscherinnen und Forschern der TU Darmstadt und der Hochschule Darmstadt. In der Summe sind es aktuell 450, das soll auf 750 ungefähr anwachsen. Das andere Neuartige ist, wir sind eine Institution, das heißt, wir bekommen unsere Finanzierung vom BMBF und vom Land Hessen als institutionelle Förderung. Wir können schnell reagieren. Wir müssen nicht erst mühsam Projektanträge stellen irgendwo, sondern wenn es irgendwo einen neuen Bedarf gibt, es gibt einen neuen Angriff, eine neue Technologie, irgendetwas, was neu und möglichst schnell eine Antwort braucht, dann können wir sofort handeln, sofort loslegen. Also diese Agilität ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die wir mit diesem neuen Zentrum erreichen. Da ist das Wort National vor Forschungszentrum dann tatsächlich mal was wert. Aber es gibt ja nun auch andere Bundeseinrichtungen. Denken wir an das Nationale Cyberabwehrzentrum oder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das ja in den letzten Tagen auch immer in Rede stand. Die sich kümmern, wenn es brennt, inwieweit können Sie denen denn zuarbeiten oder deren Arbeit ergänzen? Das können wir gut, das tun wir auch schon. Also CRISP, das ist der andere Name für dieses Nationale Forschungszentrum, existiert ja eigentlich als projektgeförderte Einrichtung schon seit einigen Jahren. Wir haben da also viel Erfahrung gesammelt schon. Und CRISP, wie auch ein paar andere Zentren in Deutschland, gehören zu der Cybersicherheitsarchitektur von Deutschland dazu. Genauso wie das BSI oder der Cybersicherheitsrat oder das Cyberabwehrzentrum und all diese Dinge. Die Zusammenarbeit funktioniert teilweise auf Zuruf, also auf dem kurzen Dienstweg. Teilweise dann auch im Rahmen von Projekten. Also das BSI beispielsweise macht da selbst keine Forschung, hat aber sehr viele Forschungsbedürfnisse. Dann kommen sie zu Forschungseinrichtungen, wir sind eine davon. Und ich denke, wir sind da sicherlich eine der wichtigsten oder der aktivsten. Nun sind ja die Cyberangriffe mit politischer Dimension das eine. Die werden immer sehr wahrgenommen. Zu welchen Themen wollen Sie denn künftig noch arbeiten, die uns vielleicht auch alle betreffen? Die Arbeit im Nationalen Forschungszentrum CRISP findet sozusagen auf verschiedenen Ebenen statt. Also es gibt die Grundlagendinge, die anwendungsorientiert sind, wie die Beweisbarkeit von Software, von Protokollen, ähnliche Dinge. Aber dann der große Teil ist, wir erforschen, wir unterstützen alles, was im Rahmen der Digitalisierung angefasst wird. Autonomes Fahren beispielsweise ist ein großes Thema. Oder einfach auch Sicherheit in der Verwaltung. Also Sicherheit für die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse. Wie kommuniziert der Bürger mit den Behörden? Sicherheit in verschiedenen Industriezweigen. Ein anderes großes Thema wird sein, alle reden über künstliche Intelligenz. Auch das schafft ganz neue Sicherheitsherausforderungen, aber auch ganz neue Möglichkeiten für die Cybersicherheit. Ich würde sagen, 10, 20, 30% sind eher die Grundlagenthemen, die wir erforschen. Und der Rest sind jeweils anwendungsorientierte Themen, die sich an eine Branche, an eine neue Technologie, an einen neuen Trend in der Digitalisierung wenden. Wir haben ja auch vernetzte Haushaltsgeräte inzwischen und andere digitale Helfer, die aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken sind. Da berührt das Thema Cybersicherheit ja praktisch unser ganzes Leben ganz direkt in der Wohnung. Hat man die Relevanz dieses Themas denn mittlerweile erkannt? Und meine Frage ist vor allem, wie steht denn Deutschland da inzwischen da, was die Sicherheit betrifft? Also das Thema erkannt hat man mit Sicherheit. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Es läuft da genauso, wie es eigentlich immer läuft. Also beispielsweise haben wir recht viele Untersuchungen gemacht, wo wir bestimmte Gerätetypen untersucht haben, also von Routern über Smart TVs bis hin zu Dinge wie smarte Lautsprecher, Sprachassistenten und so weiter. Man findet überall Sicherheitslücken. Die sind teilweise auch recht systematisch, dass sie in vielen verschiedenen Geräten gleichzeitig vorkommen. Und dann ist die Frage, was passiert? Klar, man muss diese Lücken schließen, man muss bessere Prozesse einführen bei den Herstellern. Man muss beispielsweise dafür sorgen, dass alle Geräte updatefähig sind und auch die Hersteller verpflichtet werden, Updates zu liefern, wenn Sicherheitsprobleme gefunden wurden. Das dauert aber zurzeit noch viel, viel, viel zu lang. Also sozusagen die Erkenntnis, dass da ein Problem ist, ist schnell. Das Bewusstsein bei den Nutzern entwickelt sich dann sehr, sehr langsam. Also, dass ich persönlich ein Problem habe, das erkennen die Leute dann vielleicht nicht so schnell. Und dann, wie gesagt, die Umsetzung dauert noch viel zu lange. Ich glaube, wir stehen da genauso wie der Rest der Welt. Also im Cybersicherheitsbereich gibt es wenig Unterschiede. Deutschland steht da nicht besser oder schlechter als der Rest von Europa zumindest. Michael Weidner war das, Leiter des Nationalen Forschungszentrums für angewandte Cybersicherheit, das in dieser Form Anfang Januar seine Arbeit aufgenommen hat, aber aufbaut auf vielen anderen Forschungsarbeiten davor. Herr Weidner, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, Ihnen auch und auch herzlichen Dank.